Erster, es war entschieden, dass wir nach Italien fahren. Paulus und andere Gefangene gehen mit einem Mann namens Julius. Julius ist ein Soldat. Zweiter, wir gehen auf ein Schiff. Das Schiff fährt zu Orten in Asien. Aristarchus aus Thessaloniki ist auch dabei. Dritter, am nächsten Tag sind wir in Sidon. Julius ist nett zu Paulus. Er erlaubt Paulus, seine Freunde zu besuchen. Vierter, wir fahren wieder mit dem Schiff. Wir fahren unter der Insel Zypern, weil der Wind uns nicht gut ist. Fünfter, wir fahren durch das Meer bei Kilikien und Pamphylien. Dann kommen wir nach Myra in Lykien. Sechster, dort findet der Soldat Julius ein Schiff. Das Schiff fährt nach Italien. Er bringt uns auf dieses Schiff. Siebter, nach vielen Tagen sind wir langsam gefahren. Es war schwer, nach Knidos zu kommen. Der Wind war schlecht. Wir fahren unter Kreta, in der Nähe von Salmone. Achter, es ist schwer, an der Küste vorbeizufahren. Wir finden einen Ort, der Schöne Häfen heißt. Er ist in der Nähe der Stadt Laser. Neunter, es ist viel Zeit vergangen. Das Fahren ist gefährlich. Es ist fast Winter. Paulus warnt die Leute. Zehnter, Paulus sagt, ich glaube, die Fahrt wird schlecht. Es wird viel Schaden geben. Nicht nur für das Schiff und die Sachen, sondern auch für unser Leben. Elfter, aber der Soldat hört mehr auf den Mann, der das Schiff steuert, und den Besitzer des Schiffs. Er hört nicht auf Paulus. Zwölfter, der Hafen ist nicht gut für den Winter. Die meisten Leute wollen von dort wegfahren. Sie wollen nach Phönix fahren, einem Hafen auf Kreta. Dort ist es gut für den Winter. 13. Ein leichter Wind weht von Süden. Sie denken, es ist gut. Sie fahren los, ganz nah an Kreta. 14. Aber dann kommt ein starker Sturm. Der Sturm heißt Nordost. 15. Das Schiff kann nicht gegen den Wind fahren. Wir müssen mit dem Wind fahren. 16. Wir fahren an einer kleinen Insel vorbei. Die Insel heißt Clauda. Wir können das kleine Boot kaum festhalten. 17. Wir ziehen das kleine Boot hoch. Dann binden wir Seile um das Schiff, um es zu sichern. Wir haben Angst vor einem gefährlichen Ort im Meer. Wir nehmen die Segel weg und fahren mit dem Wind. 18. Der Sturm ist sehr stark. Am nächsten Tag werfen wir Sachen vom Schiff ins Meer. 19. Am dritten Tag werfen wir mit unseren Händen die Geräte vom Schiff ins Meer. 20. Viele Tage sehen wir keine Sonne und keine Sterne. Der Sturm ist stark. Wir haben keine Hoffnung mehr, gerettet zu werden. 21. Wir haben nicht viel zu essen. Paulus steht auf und sagt, ihr Männer, ihr solltet auf mich hören. Fahrt nicht von Kreta weg. Jetzt habt ihr diesen Schaden. 22. Aber jetzt sagt Paulus, habt keine Angst. Niemand von euch wird sterben. Nur das Schiff wird kaputt gehen. 23. Denn letzte Nacht kam ein Engel zu mir. Der Engel gehört zu Gott. Ich gehöre auch zu Gott und diene ihm. 24. Der Engel sagte, hab keine Angst, Paulus. Du musst zum Kaiser gehen. Gott schenkt dir alle Menschen, die mit dir auf dem Schiff sind. 25. Darum habt Mut, ihr Männer. Ich glaube Gott. Es wird so sein, wie der Engel gesagt hat. 26. Aber wir müssen auf einer Insel landen. 27. Es ist die 14. Nacht. Wir fahren im Meer umher. Die Seeleute denken, dass Land in der Nähe ist. 28. Sie werfen ein Seil mit einem Gewicht ins Wasser. Es ist 20 Klafter tief. Dann werfen sie es noch einmal. Es ist 15 Klafter tief. 29. Wir haben Angst, gegen Felsen zu fahren. Wir werfen 4 Anker ins Wasser und warten auf den Morgen. 30. Die Seeleute wollen vom Schiff fliehen. Sie lassen das kleine Boot ins Wasser. Sie tun so, als ob sie Anker werfen wollen. 31. Paulus sagt zu dem Soldaten und den anderen Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. 32. Da schneiden die Soldaten die Seile vom Boot ab. Das Boot fällt ins Meer. 33. Bis es hell wird, ermutigt Paulus alle, etwas zu essen. Er sagt, heute sind es 14 Tage, dass ihr wartet und nichts esst. 34. Darum sagt Paulus, esst etwas. Das ist gut für euch. Kein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. 35. Paulus nimmt Brot. Er dankt Gott vor allen Leuten. Dann bricht er das Brot und isst es. 36. Alle bekommen Mut und essen auch etwas. 37. Wir sind ungefähr 276 Menschen auf dem Schiff. 38. Nachdem alle genug gegessen haben, werfen sie das Essen vom Schiff ins Meer, um es leichter zu machen. 39. Als es hell wird, erkennen sie das Land nicht. Aber sie sehen eine Bucht mit einem Strand. Sie wollen das Schiff dorthin bringen. 40. Sie schneiden die Anker ab und lassen sie ins Meer fallen. Dann machen sie die Steuerung los. Sie hissen ein kleines Segel und fahren zum Strand. 41. Das Schiff fährt auf eine Sandbank. Der vordere Teil des Schiffs steckt fest. Der hintere Teil geht kaputt. 42. Die Soldaten wollen die Gefangenen töten. Sie wollen nicht, dass jemand wegschwimmt. 43. Aber der Soldat Julius will Paulus retten. Er erlaubt nicht, dass die Gefangenen getötet werden. Er sagt, wer schwimmen kann, soll zuerst ins Wasser springen und zum Land schwimmen. 44. Die anderen sollen auf Brettern oder Teilen vom Schiff zum Land kommen. So werden alle gerettet.